Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Barakallahu fikum. Wir haben letztens, wie ihr wisst, begonnen, die Eigenschaften von Ahl Sunnah wal Jama'ah zu erwähnen. Heutzutage schreibt sich jeder zu Ahl Sunnah wal Jama'ah. Sogar die schlimmsten Kuffar und die schlimmsten Heuchler nennen sich selbst Ahl Sunnah wal Jama'ah. Und diese Sache, dass heute die sozusagen die muslimische Umma, die islamische Umma, wurde geteilt in zwei Teil, in zwei Hälften. Aber diese Aufteilung hat wer gemacht? Die Kuffar. Diese Aufteilung haben die Kuffar gemacht und Muslime haben sie einfach so angenommen, ohne zu überprüfen. Deswegen, wenn wir die Kuffar, wenn die Kuffar über Muslime sprechen, dann sagen sie schiitische Muslime oder sunnitische Muslime. Und bei diesen sunnitischen Muslimen sind alle Gruppierungen, die nicht zu Schia gehören. Zu diesen sunnitischen gehören wer? Die Mu'tazila, und die Jahmiyyah und die Murji'ah und die Gulatu Sufiyya. Und Sufiyya nicht allgemein, sondern alle, alle ihre Turukat, die es gibt, alle sind Sunna. Aber wenn wir genau gucken, die Asha'ira sind nicht Sunna. Die Maturidiyah sind nicht Sunna. Die Mu'tazila sind nicht Sunna. Die Jahmiyyah sind nicht Sunna. Und so weiter und so weiter. Alle diese Sekten, wenn sie nicht zu Schia gehören, dann gehören sie automatisch zu Ahl Sunnah wal Jama'ah. Diese Aufteilung haben die Kuffar gemacht und wir haben sie einfach so akzeptiert. Deswegen, bist du Sunni oder bist du Schi'i? Er sagt, ich bin Sunni. Sunni. Ein Sunni, der Schirk macht. Ein Sunni, der tote Menschen anbetet und in seinen Gebeten ruft. Ist das ein Sunni? Einer, der am Grab steht und den Toten ruft in seiner Dua. Oh, hilf mir, oh, gib. Ist das ein Sunni? Nein, das ist ein Mushrik. Einer, der Allah subhanahu wa ta'ala jemandem gleichgestellt hat. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَا اللَّهِ أَهَدَى. Die Moscheen sind für wen da? Lillah, für Allah. Moscheen sind gebaut, dass man in den Moscheen Allah anbetet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَدَعُوا. Dua. Wie übersetzt man direkt Dua in, aus der arabischen Sprache in Deutsch? Dua. In der arabischen Sprache bedeutet Dua, was? Ein Nida. Was ist das in Deutsch? Rufen. Ruf, dass du jemanden rufst. Dua ulillah. Fala tad'u ma Allah. Mit Allah. Oder neben Allah noch jemanden. Ruf ja niemanden außer Allah. Die Mushrikin, egal ob es sich um Hulatu Sufiyya handelt, die extremen Sufis, oder die Rafida, die Shia, die rufen jemand anderen und nicht Allah. Wen rufen die Schia zum Beispiel? Ja, Ali. Ja, Maulana Hussein. Ja, Fatima al-Zahra. Ja, Zainab. Ja, warum rufen sie? Zwei Sachen. Die eine Sache nennt man in der arabischen Sprache Istighatha. Ighatha. Talabul Ghawth. Hilferuf. Also du rufst jemanden, dass er etwas Schlimmes von dir entfernt. Istighatha. Und das andere nennt man Isti'ana. Isti'ana, Hilferuf. Aun. Was bedeutet Aun? Wenn ich sage, A'inni, hilf mir bitte. Die Ahl Sunnah wal Jama'ah sagen, was? Iyake na'abudu wa Iyake. Iyake bedeutet nur dich ausschließlich, niemanden sonst, außer dich. Na'abudu wa Iyake? Nesta'in, Iyana. Nur Isti'ana, dieses Ist, Istaf'ale, dieses Ist, Ist, wenn du etwas suchst. Ist, Fa'ale, Fa'ale, zum Beispiel, Fa'ale ist also Wurzel von fast jedem Wort in der arabischen Sprache. Wazn fa'ale. Wenn du irgendwo in einem arabischen Wort am Anfang ist, ist findest, istaf'ale, istashhede, ista'ane, das ist etwas, du suchst etwas, du verlangst etwas. Isti'ana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nur dich beten wir an und nur bei dir suchen wir Zuflucht oder dich bitten wir um Hilfe. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Deswegen erklären wir, was sind die Eigenschaften von Ahl Sunnah wal Jamaah, dass nicht jeder Kafir kommt und sagt, ich bin Sunni. Du bist kein Sunni, du bist ein Kafir. Ja? Du bist kein Sunni. Okay? Oder wenn ein Mubtadi'a kommt, ein Mubtadi'a von Ahlul Bid'ah, die Sachen neu eingeführt haben in den Islam, aber die sind Muslime. Mubtadi'a, aber Muslim, er ist kein Kafir, Muslim. Okay? Weil er hat keinen Bid'ah in Asli Din, in Asli Tawhid, dass er einen Tote anbetet, oder dass er irgendwelche Eigenschaften Menschen gibt. Eigenschaften, die Allah einzig und alleine gehören. Ja? Diese Eigenschaft, Allah hat sich im Koran selbst beschrieben, tabaraka wa ta'ala. Und der Prophet, alaihissalatu wassalam, hat ihn beschrieben in der Sunna. Ja? Also Allah beschreibt sich selbst, seine Namen und Eigenschaften. Asma'uhu wa sifatuhu tabaraka wa ta'ala. Alas. Diese Eigenschaften und Namen kann niemand ändern. Niemand. Ja? Irgendwer gibt einem Menschen eine Eigenschaft Gottes. Was ist er geworden? Muschrik. Ja? Es gibt Mubtadi'a, die haben aber Bid'ah nicht in dieser Sache, sondern die haben Bid'ah so Taten. Ja? Er ist ein Muslim und sowas, aber er feiert eventuell Maulid und Nabi. Ja? Den Geburtstag vom Propheten. Er ist ein Mubtadi'a, weil Geburtstag vom Propheten gibt es im Islam nicht. Wer hat es erfunden? Haben wir letztens erwähnt. Wer? Wer als Erster hat damit begonnen? Die Fatimiyye. Eine Sekte der Batinie, also eine schiitische Sekte der Batinie, die damals wo regiert haben? In Ägypten. Ja. Salahuddin Ayyubi musste zuerst die Fatimiyye erledigen, damit er mit den Kreuzrittern kämpfen konnte. Ja. Die Kreuzritter waren kein Problem für die Muslime. Die inneren Kuffar, wie Fatimiyye zum Beispiel, ja, und andere extremen Sekten, die sind das Problem bei Ahl Sunnah. Nicht bei Ahl Sunnah, bei der islamischen Umma allgemein. In unserer Zeit ist es das Gleiche. Wallah. Ja? In unserer Zeit ist es das Gleiche. Die Kuffar Asliyun, die ursprünglichen Kuffar, wie Juden, Christen, Buddhisten, Hinduisten und andere Mushrikin-Sekten, sind in Wirklichkeit kein Problem für die Muslime. Das größte Problem sind die Inneren, der Krebs, ja, in dem islamischen Körper. Ja? Nehmt die muslimische Mille, die islamische Mille, die islamische Umma. Ja? Stellt euch die islamische Umma wie ein Körper vor. Die ganzen Sekten, ja, und die ganzen Heuchler und Munafikin und Mushrikin, ja, das ist wie ein Krebs, der diesen Körper von innen kaputt macht. Ja? Die äußerlichen Probleme sind in Wirklichkeit nichts. Ja? Gegen wen kämpfen Muslime zum Beispiel in Tschetschenien? Was ist ihr größter Feind in Tschetschenien? Die Sufis, Kadirov und seine Armee, extreme Gulato Sufie, die Gräber anbeten und tote Menschen ruinieren in ihren Dua, rufen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Waren Russen, Christen, waren die Problem für tschetschenische Mujahidin? Nein, wallah. Diese Mujahidin, obwohl sie, Tschetschenien ist nicht so ein kleines, so ein kleines Land, sie waren subhanallah wie ein Knochen im Hals von den Russen. So ein kleines Land hat sich so richtig kaputt gemacht, subhanallah. Ja? Aber dann haben sie auf die Karte gespielt. Die Karte der Munafikin. Warum sollen Russen kämpfen gegen diese Verrückten dort? Ja? Lassen wir sie gegenseitig kämpfen. Ja? Unter denen gibt es Munafikin, Kuffar, die lieben uns. Sie lieben uns Russen. Mehr als Islam. Ja? Sie lieben mehr Moskau als Mekka und Medina. Ja? Sie lieben mehr Putin als... ich will keine Namen nennen. Ja. Denen helfen wir, sie sollen kämpfen, weil die sind wirklich... Ja. In Somal. Wer kämpft gegen Muslime, barakallahu fikum, im Somal? Sufis, extreme Sufis, die Gräber anbeten. Ja. Wer kämpft in Jemen gegen Muslime? Jemeniten, Abschaum. Ja. Wer kämpft in Mali jetzt? Wer kämpft in Mali? Glaubst du, Franzosen sind so blöd und... kämpfen? Nein, sondern sie nehmen Afrikaner, die keine Religion haben, Kuffar, und schicken sie dort, bezahlen sie, geben ihnen ein bisschen Brot, damit er nicht verreckt, ein bisschen Wasser, ja, eine Spritze gegen Malaria, und die sollen gegen Muslime kämpfen. Ja, tötet Muslime, er nennt sich selber Muslim. In Afghanistan, sogar in Palästina, ja, sogar in Palästina, subhanallah. Na? Palästin. Wer kämpft gegen Muslime in Palästina? Rafida Habibi. Ja? Und so weiter und so weiter, dass wir jetzt nicht vom Thema abweichen. Unsere Aufgabe ist, dass wir die Ahli Sunnah wal Jama'ah wirklich erklären, wer sind Ahli Sunnah wal Jama'ah? Na? Damit nicht jeder kommen kann und sagen, ich bin Ahli Sunni. Okay? Eine Sache. Zweite Sache, dass wir tun uns ja zu Ahli Sunnah wal Jama'ah bekennen, oder nicht? Wir sagen, wir sind Ahli Sunnah wal Jama'ah. Aber viele von uns, viele dieser Eigenschaften fehlen uns. Ha? Wir sind keine Ahlu Bida, walillahi alhamd. Und wir kämpfen gegen Bida. Weil der Prophet alaihi salatu wassalam sagt, Sharrul umuri muhdathatuha wa kulle muhdathatin bida. Die schlimmsten Sachen sind was? Erneuerungen im Religion? Muhdathat, Shay Hadith, etwas Neues eingeführtes. Wa kulle muhdathatin bida. Und jede Erneuerung in den Islam ist Bida. وَكُلُّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ Und in Riwaya وَكُلُّ ضَلَالَةٍ إِفِي فِي نَار Jede Dalala, Irregang, ist im Feuer. Ja? Deswegen sind wir, Alhamdulillah, nicht Ahlul Bida und wir kämpfen gegen Bida. Aber sehr oft haben wir einige Eigenschaften, ja, gegen die wir ankämpfen müssen. Was? Wir sind, so viel ich mich erinnern kann, letztens geblieben bei 10. Punkt, oder? الْأَخْذُ بِأَوَامِرِ الْإِسْلَامِ بِكُوَّةٍ Ja? Ahli Sunnah wal Jama'ah hat diese, unter anderem auch die Eigenschaft, Achdu awamir al-Islami bil Kuwa. Sie nehmen die Befehle des Islams mit Kraft. Ja? Sie spielen nicht, sondern sie nehmen die Befehle, die von Allah kommen, und die Befehle von Rasulillahi alayhi salatu wasalam, sie nehmen sie bil Kuwa, mit Kraft. Nicht irgendwie, Religion ist etwas, eine Nebensache. Nein, das Wichtigste, Allah hat dich nur deswegen erschaffen. Warum hat Allah erschaffen? Damit du arbeitest? Nein, hat er nicht. Na? Allah hat dir versprochen, er wird dich versorgen. Allah hat dich erschaffen, damit du heiratest? Nein, hat er nicht. Allah hat dich erschaffen, dass du Häuser baust? Nein, hat er nicht. Allah hat dich erschaffen wegen einer Sache. Welche Sache? Welche Sache, ja? Ente. Na, der mit Kapuze. Warum hat Allah uns erschaffen? Warum hat Allah die Menschen erschaffen? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aywa, dass sie ihn anbeten. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aywa, dass sie ihn anbeten, dass sie ihm Ibadah machen. Auf welche Art und Weise? So wie es ihnen passt? Nein. So wie Allah ihnen das befohlen hat und so wie der Prophet a.s. ihnen das erklärt. So musst du mich anbeten und nicht anders. Ja? Und der Prophet a.s. erklärt dir ganz genau, wie du was machst. Wie viele Rekia du betest, wie du Hajj machst, wie du Zakat zahlst, wie du fastest. Was bricht dein Fasten? Von welcher Zeit bis welcher Zeit? Ja? Wie du heiratest? Kann man irgendwie heiraten? Ja, du bist jetzt meine Frau. Nein, es gibt ganz präzise Regeln. Wenn du sie nicht einhaltest, gibt es keine Heirat. Das ist Zina und nicht Heirat. Ja? Und so weiter und so weiter. Jede Art von Ibadah. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt und du nimmst diese Befehle mit Kuwa. Mit Strenge, mit Kraft. Das ist nicht irgendein Spiel. Alles? Haben wir das erwähnt letztens? Ja. Ta'zimu Salafi Salih. Sie respektieren ihre Vorgänger, Salaf, die ersten Generationen. Salaf bedeutet die schon waren. Ja? Vergangene Generationen. As-Salih bedeutet gute, gesunde Generationen. Ja? Mit der aufrechten Aqida. Ja, mit der richtigen Religion, mit dem richtigen Verständnis des Islams. Ahl Sunnah wal Jama'ah respektiert sehr diese Generationen. Und das sind die Sahaba und die Tabi'in und die Tabi-Tabi'in. Wer sind die Tabi-Tabi'in? Wer gehört zu dieser Generation? Der Professor sagt, Khairul Quruni Qarni, die beste Generation ist meine. Thumma alladhina yalunahum, danach also an zweiter Stelle kommt die danach kommt, die zweite Generation. Ja? Und danach die danach kommt. Die Sahaba sind die Freunde, die den Propheten als Muslime gesehen haben. Ja? Die haben Islam angenommen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und starben auch als solche, das sind Sahaba. Die diese gesehen haben, die Sahaba sind Tabi'un. Und diejenigen, die Tabi'un gesehen haben, sind Tabi'un. Und danach kommen die Imame der Sunna, wie zum Beispiel Imam Ahmed. oder Imam Sufyan al-Thawri, oder Abdullah ibn Mubarak, und so weiter und so weiter. Ja? Alles? Ahle Sunnah wal Jama'ah lieben diese Leute und respektieren sie. Sie befolgen den Salaf. Deswegen in unserer Zeit, ja, wie nennt man Leute, die Salaf, die ersten Generationen befolgen und die Religion so verstehen, wie sie verstanden haben? Salafis. Ja. In Zeitungen können Sie überall sehen, Salafis. Das sind Salafis. Ja. Salafi. Damit die Leute Angst bekommen. Weil ein Kafir, er weiß nicht, was Salafi ist. Salaf, das klingt irgendwie brutal. Könnte dir gleich um die Ohren fliegen. Salafi. Weil Terrorist ist schon langsam langweilig. Terrorist ist langweilig. Terrorist ist schon bekannt. Terrorist ist bekannt. Nicht nur das, Leute, die Terroristen bekämpft haben, angebliche Terroristen, sitzen jetzt hinter Gittern. Ich habe sicher gelesen gestern in der Zeitung, ein ägyptischer Imam in Italien, ja, inshallah ein guter Bruder, im Jahr 2000 irgendwas, hat ihn das italienische Geheimdienst zusammen mit CIA entführt. Ja, einfach mitten auf der Straße. Ja, er ist auf der Straße gegangen, wollte in die Moschee, sie sind mit einem Kombi gekommen, haben ihn auf der Straße bekämpft, reingeworfen und er war weg. Ja, er war überall. Er war im Gefängnis in Italien, in einem amerikanischen Basis. Dann haben sie ihn nach Frankfurt gebracht oder nach Ramstein, weil Ramstein oder Deutschland ist ein amerikanisches Land und Amerika regiert mit Deutschland, das weiß jeder. Und dann haben sie ihn von dort war er eine Weile, dann haben sie ihn von dort nach Ägypten ausgeliefert und in Ägypten wurde er, natürlich auch der ägyptische Präsident ist ein Amerikaner. Religion Amerikaner. Religion FBI, CIA, KGB, Mossad und so weiter und so weiter. Religion, Kufr. Ja. Dann war er in Ägypten jahrelang im Gefängnis, sie haben ihn gefoltert, dies, bla bla bla. Sie haben ihn, diesen einen, also den Chef des italienischen Geheimdienstes, sie haben ihn 10 Jahre verurteilt. 10 Jahre Gefängnis. Ja. Er und noch 3 Leute mit ihm zusammen, Italiener, Geheimdienst, hinter Gittern. Ah. Sie haben bis gestern Terroristen bekämpft und jetzt kommen sie hinter Gittern. Eine komische Politik. Ja? Aber das mit dem Wort Terrorist haben die meisten Menschen ohne Gehirn, sie haben diese, ja, diese Falle haben sie geschluckt. Ah, Terroristen. Ja? Jetzt, das ist langweilig, jetzt brauchen sie einen neuen Namen. Am Anfang, wisst ihr, wie am Anfang sie Ahle Sunnah wal Jama'ah genannt haben? Fundamentalisten, Extremisten, Terroristen und jetzt sind es Salafis. Ja? In den muslimischen Ländern nennt man uns Wahhabis. Wahhabi? Von was kommt dieses Wahhabi? Von was? Jalla, erklär mir Wahhabi. Wahhabiten. Erklär mir Wahhabiten. Kann das jemand erklären? Ich rede nicht mit euch, sondern ich frage die Kuffar. Ja? Und die Ahlul Bidah. Was ist ein Wahhabi? Er hat keine Ahnung. Ja, Wahhabi ist es. Allah muss sagen. Ich kann mich erinnern, Wallahi, einmal, ich war vor ein paar Jahren, ich war im Sommer, in meinem Land, von dort, wo ich, und ich war in einem Dorf, in den Bergen, ja, auf einmal treffe ich einen alten Mann im Dorf. Ja, er ist schickimicki angezogen, als ob er in New York leben würde, aber er lebt im Dorf. Ja. Das schnellste Fahrzeug dort ist ein Esel. Ja. Spitze Schuhe, so ein riesiger, fetter Schnurrbart. Er sieht aus, Urubillah, wie ein Scheitan. Und als er uns gesehen hat mit den langen, mit Bärten, so wie wir, dort gab es so ein Wasser, ja, so eine Quelle, wir haben Voodoo genommen, Abdes da, und er schaut von weitem, er kommt und sagt, wie geht's euch Jungs, von wo kommt ihr und so. Und dann beginnen wir zu reden, er sagt, ich muss euch warnen, irgend so ein Typ namens Wahhab, ja, ist jetzt unter den Muslimen, er will sie zerstören. Hat eine Sekte gegründet, er heißt Wahhab. Wo? Ja, jetzt, er heißt du. Subhanallah, subhanallah. Schau, wie wenig Informationen, oder besser gesagt, jemand, der überhaupt keine Informationen hat, ist bereit mitzureden. Ja, Wahhabis, ja, Salafis, ja, was weiß ich dies, ja, was weiß ich das. Es gibt einen Wahhab, er will den Islam von innen zerstören. Sagst du, Herr Rajul. Diese Wahhabis, diese Leute mit Bart, ja? Diese Leute mit Bart und mit kurzer Kleidung, okay? Man nennt sie Wahhabis, warum? Wer hat diesen Mist erfunden? Die extremen Sufis und die Schia. Ja? Man nennt sie Wahhabis, weil es gab einen Mann namens Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mohammed, der Sohn von Abdul Wahhab. Deswegen wäre es angemessener, wenn er sie Mohammedis nennen würde, weil sie befolgen nicht Abdul Wahhab, das war sein Vater, sondern Mohammed. Wieso nennt ihr sie nicht Mohammedaner? Wieso nennt ihr sie Wahhabiten? Erstens, das passt nicht. Zweitens, dieser Mohammed ibn Wahhab hat vor wie vielen Jahren? Vor 300 Jahren hat er gelebt. Und nicht jetzt, in dieser Zeit. Und drittens, wozu hat er was wollte er von den Menschen? Letztendlich, du mit diesem Majusi-Schnauzer, betest du überhaupt? Das ist meine Sache. Warte. Betest du zu Allah subhanahu wa ta'ala, machst du Sajda zu Allah, dem allmächtigen Gott, der Baraka ta'ala. Wenn ich kann, die Diskussion ist zu Ende. Du betest nicht einmal, aber bist bereit zu reden über irgendwelche Gruppierungen im Islam und was weiß ich was. Der betet nicht einmal. Allahu musta'an. Und meistens ist es so, Leute, die wirklich keinen Kontakt mit Islam haben, die wollen überall mitreden. Sie sitzen bis spät in der Nacht und trinken Mashallah und reden miteinander und führen Diskussionen und diskutieren über Politik und über Religion, über Islam. Ja, und Osama Bin Laden und die Taliban und die Shabab und die Al-Qaida in Maghrib al-Islami und reden und Mursi und Mahmoud Abbas und Bashar al-Assad und Obama und diskutieren. Ja, Shabab, betet jemand von euch? Was ist mit euch? Praktiziert ihr Koran und Sunna? Nix. Allahu musta'an. Aber wenn du ihn fragst, er ist immer bereit zu reden. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Von den normalen Menschen halt. Ist ja nicht auch viel, ist nichts anderes zu erwarten. Die sind ja Jahile, lesen. Aber sehr oft Leute, die man sagt über sie, die werden Ulema. Die werden, er ist Hodja, er ist Imam in einer Moschee. Die sind die schlimmsten, subhanallah. Zum Beispiel, ich stelle euch eine Frage. Okay? Darf man im Islam, der islamische Hukm, ich will den islamischen Hukm, mich interessiert nicht Hukm von den Albanern oder Bosnien oder von den Arabern oder von, was weiß ich, Türken oder sowas. Im Islam, ist es erlaubt, seine Cousine zu heiraten? Ja? Ist es erlaubt, seine Cousine zu heiraten? Im Islam? Echt? Hundertprozentig? Hundertprozentig darf man seine Cousine heiraten. Bei uns, als die Sunna gekommen ist, dass man Cousine heiraten darf. Ali radiallahu anhu hat Fatima geheiratet, oder nicht? Sie war ziemlich verwandt mit Ali. Das ist nur ein Beispiel, es gibt Tausende. Als diese Imame bei uns, diese Ahlul Bida, ihnen hat das nicht gepasst. Warum? Es war gegen die Tradition, die sie von den Kommunisten gelernt haben. Die Imame selbst gehen auf den Mimber und erfinden Hadithe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer seine Cousine heiratet, möge verflucht sein. Mögen seine Kinder behindert sein. Möge ihn Allah verfluchen, möge in Jahannam brennen. Erfinden Hadithe, damit sie ihre Shahwa und ihre Nefs befriedigen können. Ist es in Afghanistan ist das nicht verboten? Nicht. Ja, nur bei denen, wo Kommunisten waren. Tschetschenien, Bosnien, dort ist Kufr, wenn du das machst, bist du sofort aus dem Islam raus. Kafir. Allahu musta'an. Das war nur ein Beispiel, barakallahu fikum. Aywa, wie gesagt, Ahl Sunnah wal Jama'ah, sie respektieren ihre ersten Generationen und denen versuchen wir zu ähneln, sie nachzuahmen. Halas? Ihr habt sicher gelesen, gestern oder vorgestern, Muslime in Syrien haben so eine Statue verbrannt von einem berühmten arabischen Schriftsteller. Eine Statue von einem berühmten syrischen Dichter. Ein Dichter und Philosoph und Schriftsteller und er hat den Islam sehr kritisiert. Und auch andere Religionen. Die Brüder, als sie diese Stadtteil gestern erobert haben, haben die Statue zerstört, haben sie verbrannt und haben sie zerstört. Wie reagiert ein Muslim darauf? Er sagt, ja, Alhamdulillah, labas, kein Problem. Wie reagieren Nationalisten darauf? Sie sagen, okay, Kampf gegen Bashar al-Assad, der Tyranne, aber dieses Kulturerbe, Das ist unsere Kultur, unsere Tradition, unsere Identität, unsere... Was für eine Identität ist das denn? Ja? Das ist keine Identität von uns. Unsere Identität sind Koran und Sunna. Unsere Identität sind die ersten Generationen, die Sahaba. Und nicht irgend so ein syrischer Dichter oder Schriftsteller, der den Islam kritisiert hat. Ja? Als zum Beispiel Muslime in Mali diese Grabstätten zerstört haben, die angebetet werden. Gräber, Mausoleen. Ja? Kuffar sind sofort aufgestanden und haben gesagt, ja, die zerstören Kulturerbe. Das ist nicht Kultur, das ist Schirk. Ja? Der Prophet, alaihi salatu wassalam, als er in Mekka einmarschiert ist, als er Mekka erobert hat, das erste, was der Prophet, alaihi salatu wassalam, gemacht hat, er ist was? Was hat er gemacht? Er hat mit seinem Stab die Statuen zerstört, die neben Allah angebetet werden. In Mekka hat das zerstört. Ja. Und das machen auch Muslime. In Mali, in Somalia, in Jemen, in Libyen. Sie zerstören das, was auf einem Grab gebaut worden ist. Ja? Das ist was? Haben wir viele Hadithe darüber erwähnt. Das ist verboten, darf man nicht machen. La hawla wa la quwwata illa billah. Zum Beispiel in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, es gibt so eine grüne Kuppel. Okay? Diese grüne Kuppel ist nicht auf den Gräbern. Ja? Und die Gräber kann man gar nicht sehen. Diese Gitter, was dort sind. Wer in Medina war, ja, bei dem Grab des Propheten, der Prophet alaihi salatu wassalam, thumma Abu Bakr, thumma Umar, radiallahu anhum. Ja. Man sieht das überhaupt nicht, die Gräber kann man nicht sehen. Weil Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, einer der Khulafa, ja, hat so ein Dreieck gebaut um die Gräber. Ja. So Wände, die Dreieck sind. Wenn du zum Beispiel jetzt betest und die Gräber sind vor dir, dann hast du vor dir in Wirklichkeit Mauern. Du betest nicht direkt zu den Gräbern, sondern da sind Mauern, ja, ein Dreieck gebaut. Und danach, nach diesem Dreieck, sind noch einmal, ja, hat jemand was gesagt? Egal, sind noch Mauern gebaut. Ja. Und direkt über den Gräbern oben ist offen, ja, da ist nicht die Kuppel. Ja. Auch diese Kuppel, diese grüne, wird eines Tages inshallah ta'ala entfernt, weil auf den Gräbern darf man nichts bauen. Ist offen. Ja? Irgendwann einmal war ein Türke, ja? Er war als Arbeiter dort reparieren. Und er war oben auf dem Dach. Und dann hat er von Dach oben, hat er unten gesehen, also eine Öffnung, man sieht oben unten drei Gräber. Und er ist sofort in Unmacht gefallen. Ja? Er hat als irgend so ein Sufis, er hat das so empfunden, ihm wurde schwindelig und ist in Ohnmacht gefallen. Was man mit ihm gemacht hat, als er zurückgekommen ist in die Türkei, Allahu A'lam. Man hat ihn wahrscheinlich geküsst und Mashallah. Allahu Mustan. Er hat diese drei Gräber gesehen und ihm ist sofort schwindelig geworden. Allahu Mustan. Haben wir die Sache oder die Eigenschaft erwähnt bei Ahli Sunnah wal Jama'a? الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ورد المتشابه إلى المحكم. أهل السنة والجماعة sammeln alle Beweise zu einem bestimmten Thema. خلاص؟ Wenn sie über ein Thema reden, dann sammeln sie alle Beweise. خلاص؟ Ja? Und nehmen nicht nur ein Hadith. أهل البدع in unserer Zeit, sie sagen, der Professor sagt, man قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Wer لا إله إلا الله sagt, er kommt ins Paradies. Okay, das ist ein Hadith. Was ist mit den anderen Hadithen? Hunderte Hadithe, die über das gleiche Thema sprechen. La ilaha illallah. Was ist mit den anderen Hadithen? Wieso vernachlässigst du die Ahl Sunnah wal Jama'ah dann nicht? Sondern sammeln alle Hadithe, alle Ayat zu einem bestimmten Thema und erst dann kommen sie zu einem Resultat. Der Prophet sagt, wer la ilaha illallah sagt, khalisan min qalbi. Ja? Ehrlich mit seinem ganzen Herzen. Ja? Oder, wer la ilaha illallah sagt, وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ und Kufr macht in das, was außer Allah angebetet wird. Und wer La ilaha illallah sagt und stirbt mit La ilaha illallah, kommt ins Paradies. Man sammelt alle Beweise zu einem Thema. Man kann nicht kommen und sagen, deswegen, ich habe letztens ein Beispiel erwähnt, ein Bruder hat Wasser, oder keine Ahnung, irgendein Getränk, im Stehen hat er getrunken. Ein anderer Bruder, er weiß, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder die Sunna ist, dass man im Sitzen trinkt. Er hat ihn sofort attackiert. Wieso machst du das und dies und das und das? Also dieses übertriebene Kritisieren. Wieso? Aber er Es gibt Hadithe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zemzem auch im Stehen getrunken hat. Dass der Prophet auch im Stehen getrunken hat. Dass man im Sitzen trinkt, ist Sunnah. Aber wenn jemand im Stehen trinkt, ist das nicht Haram. Ja? Aber der kennt nur diesen einen Hadith. Und an den hält er sich. Alle anderen Hadithe sind ihm egal. Ahle Sunnah wal Jamaah darf so nicht reagieren. Darf nicht so handeln. Sondern du sammelst alle Hadithe zu einem bestimmten Thema. Ja? Wenn jemand sich an eine bestimmte Sache handelt, von Sunnah, Alhamdulillah. Aber das übertriebene Kritisieren in einer bestimmten Sache ist nicht erlaubt. Nächste Sache. وَرَدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ. Was bedeutet Al-Mutashabih und Muhkem? Es gibt zwei Arten von Ayat im Koran. Muhkem sind die klaren Ayat, aus denen man Hukm rauszieht. Ayat der Gesetze sozusagen. Koran ist ein Gesetz, oder nicht? Koran ist wie ein Gesetz. Oder besser gesagt, Koran ist das einzige Gesetz. Inil hukmu ila lillah. Das Gesetz gehört Allah. Er macht es, wie er möchte. Er sagt, verboten, erlaubt. Und niemand anderer hat das Recht, dieses Recht an sich zu ziehen. Dass er sagt, ja, ich mache jetzt Gesetze. Ich sage, verboten, erlaubt. Wer das macht, ist ein Tagut. Ein Tagut. Ein Kafir wie Pharaon. Deswegen sagen wir über jeden Präsidenten, der nicht mit Scharia regieren will oder der nicht mit der Scharia regiert, er ist ein Tagut. يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Und das gilt für jeden, der nicht mit Scharia regiert. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja. Du darfst das nicht sagen, er will Scharia. Er ist der neue Präsident, Mashallah, er will Scharia. Warte, versuchst du ihn zu loben? Ja, er will, er ist gut, Mashallah, er hat... Du sagst, er ist gut. Ja, er ist gut, Subhanallah. Frauen dürfen jetzt Kopftuch tragen in der Schule. Und weißt du, früher war das für Muslime, jetzt ist es Mashallah. Er ist gut, ein guter Mensch und so. Ein guter Mensch. Er regiert nicht mit dem, was Allah offenbart hat. Aber gut. Ja. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den, der nicht mit Scharia regiert. Der nicht mit dem regiert, was Allah offenbart hat. Allah sagt zu ihm, das sind wahre Kuffar. Das sind wahre Zalimin, Ungerechte. Tyrannen. Das sind wahre Fasikhin. Was? Sünder. Frevler. Und du sagst, der ist gut? Das ist schon ein bisschen... Widerspruch. Okay? Glauben wir jetzt Allah, was er sagt, über diese, die nicht mit dem regieren, was Allah offenbart hat? Oder glauben wir deinem Verstand, dass ja, ist gut, der ist gut? Und das machst du nur, weil du aus diesem Land stammst. Nur weil du aus diesem Land stammst, verteidigst du diesen Schweinepriester, diesen Präsidenten. Nur deswegen, Wallah. Ja? Nur weil du aus Bosnien bist, verteidigst du den bosnischen Präsidenten. Wollen, was der ist? Kafir. Den türkischen Präsidenten verteidigst du nur weil du aus der Türkei bist. Den ägyptischen Präsidenten verteidigst du nur, weil du aus Ägypten bist. Den marokkanischen, den algerischen, den tunesischen, den libyschen, den was weiß ich was, verteidigst du nur, weil du aus diesem Land kommst. Und das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Ein Zeichen für Nationalismus. Und was sagt der Prophet über Nationalismus? Da'uha fa'innaha muntina. Verlässt diese Sache, weil das ist eine... Was ist muntina? Netina. Ein Gestank. Stinkt extrem. Ha? Versteht ihr das? Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Waradu al-mutashabihi ila al-muhkam. Ahli sunnah wal jama'ah. Nehmen die klaren Ayat der Gesetze. Und in einer bestimmten Mes'ala, wo es Unklarheiten gibt, sie verlassen sie immer nur auf die Ayat, die Muhkem sind, und lassen die Mutashabih, die weniger klaren. Zum Beispiel das, was wir gerade erwähnt haben, ist ein super Beispiel, oder nicht? Allah sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Die nicht richten mit dem, was Allah offenbart hat, das sind wahre Kafirun, sagt Allah. Und diese Ayat ist Muhkema. Klar. Gibt es da irgendwas Unklares? Jeder, der Arabisch versteht, versteht auch dieses Wort. Ja, diesen Satz, diese Ayat. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الفاسقون. خلاص. Es gibt Ayat, zum Beispiel in Surah Yusuf, wo Allah erklärt, der Barak Vatala über Yusuf, dass er als Minister, Finanzminister gearbeitet hat. Diese Art von Ayat sind Ikhbar. Allah benachrichtigt dich über bestimmte Sachen, die geschehen sind. Ja? Und da ist eine klare Ayat, ein Gesetz, was Allah befehlt und offenbart. Ja? Und da sind einige Ayat, die über die Propheten, die früher gelebt haben. Okay? Welche von diesen Ayat wirst du jetzt nehmen? Ja? Und das Gesetz der früheren Propheten, ist es auch ein Gesetz für uns? Nein, ist es nicht. Für uns ist das Gesetz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Gesetz von Muhammad, die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebt alle Gesetze von früher auf. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei dem, ich schwöre auf den, in dessen Hand meine Seele ist, ich schwöre auf Allah, wäre Musa jetzt lebendig, Musa, der Prophet Gottes, wenn er jetzt leben würde, er hätte keine andere Möglichkeit, außer mir zu befolgen, mein Gesetz zu befolgen. Also das Gesetz, was Allah mir offenbart hat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Also wir nehmen nicht unklare Ayat, sondern wir nehmen klare Ayat. Und wenn da irgendeine unklare Ayat ist, Mutashabih, dann, was machen Ahlul Bidah? Sie nehmen nur solche Mutashabih Ayat. Ja? Was sagen die Rafida über dieses Bismillah und dieses Ba? Ja? Bismillahirrahmanirrahim. Ja? Die Schia, ihre Gelehrten, Mashallah, die sagen dieses Bismillah, dieser erste Buchstabe B, Ba. Ja? In diesem einen Punkt unter Ba habe ich tausende, Millionen Fawaid genommen, Nützen. Ja? Nur aus diesem einen Punkt. Der Buchstabe Ba, so und Punkt unten. Aus diesem Punkt habe ich unzählige Weisheiten genommen und Hikam und so weiter und so weiter. Wie ist das möglich? Ja? Wie? Welche Hikma gibt es in diesem Punkt unter Ba? Welche Hikma? Welche? Ja? Erstens. Und zweitens, in welchem Jahrhundert, hunderte Jahre nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde dieser Punkt eingeführt? Damals gab es diesen Punkt überhaupt. Ba. Und also diese Punkte, was eingeführt sind, weil bei Ba und Ja und Ta, und wurden eingeführt später, damit die Menschen leichter lesen konnten. Sie konnten nicht lesen, sie sind keine Araber. Die Araber, auch bei solchen Büchern, ein Nicht-Araber, er kann zwar im Koran lesen, weil dort gibt es Harakat, Fetha, Damma, Kesra, kann er lesen. Aber ein arabisches Buch, das du ihm bringst, ohne Harakat, er weiß nicht, ist es U, ist es I, ist es E, ist es lang, ist es mit Tashdid, kennt sich nicht aus. Ja, deswegen wurden diese Punkte eingeführt, damit die Menschen leichter lesen können. Wie konnte dieser Schiehe, dieser Rafidi, wie konnte er tausende Weisheiten aus diesem einen Punkt nehmen? Allahu Mustan. Aywa. Der nächste Punkt. Ahli Sunnah wal Jama'ah machen einen Jam' bain al-ilmi wal ibadah. Ahli Sunnah wal Jama'ah machen eine Verbindung zwischen Wissen und Ibadah. Sie nehmen nicht nur Ilm. Nur Ilm. Wie Philosophen, dass du lernst und Mashallah und lernst. Theorie, Theorie, Theorie. Aber keine Ibadah. Herz ist tot. Die sind auch nicht wie Juhal. Er will Ibadah machen, irgendwelche Zikr. Findet er raus, weißt du, irgendwelche Zikriyat. Azkar, nicht Zikriyat. Zikriyat ist was anderes. Al-Azkar erfinden sie und Ibadat und betet irgendwelche Gebete. Wallah, ich habe Leute gesehen. Er kommt und betet irgendwas. Betet und betet. Und was betet er denn? Was ist das? Usho ist es hinter Asr. Nach Asr gibt es keine Gebete. Eventuell zwei Rekka, der Hirt und Masjid. Du kommst in die Moschee, betest zwei. Aber er betet zwei Rekka und dann noch zwei und dann noch zwei und dann noch zwei. Nach Asr, zwischen Asr und Maghrib gibt es nicht zu beten. Was betet er da? Ja? Er will Ibadah machen, er will Gutes tun. Aber das ist verboten, das ist falsch. Und mit etwas Falschem, mit etwas Verbotenem, etwas Gutes zu erreichen, das geht nicht. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Ahli Sunnah wal Jama'ah machen eine Verbindung. Sie nehmen nicht nur Ilm, halas, oder irgendwelche Ibadah, halas, sondern sie lernen, und das, was sie gelernt haben, tun sie in Tat umsetzen. Ja? Sie beten Allah nur an mit dem, was sie gelernt haben, und erfinden nicht neue Sachen. Willst Dhikr machen? Okay, mach Dhikr, so wie der Prophet es gemacht hat. Nimm Hisnul Muslim und lern Hisnul Muslim. Mashallah, hast du Dua für jede Gelegenheit. Für alles hast du. Wenn du dir sogar ein T-Shirt anziehst, hast du Dhikr. Wenn du schlafen gehst, hast du Dhikr. Wenn du auf die Toilette gehst, wenn du rauskommst, sogar wenn du mit deiner Frau Beischlaf haben möchtest, hast du Dhikr. Vom Propheten gelernt und nicht, was du erfunden hast. Einmal haben wir bei meinem Großvater, Mashallah, er betet sein ganzes Leben lang. Seit er klein ist, hat er immer gebetet und immer gefastet. Wo hat er seine Religion gelernt? Wo haben seine Schuyuch die Religion gelernt? Ein Sackerl, Mashallah. Ein Sackerl. Das Sackerl, voll ein Tesbih ist drinnen. Sackerl, voll. Aber nur ein Tesbih. Und dann setzen sie sich hin, Mashallah, und holen diesen Tesbih raus und verbreiten ihn und drehen. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ganze Moschee. Ein Tesbih, eine Kette. La ilaha illallah, la ilaha illallah, und drehen im Kreis. Ein Hoja, ein Alim, Mashallah, hat ihm gesagt, du musst, was weiß ich, wie viel Millionen Mal La ilaha illallah sagen und dann, keine Ahnung, irgendeine große Belohnung. Ja? Und er nimmt, Mashallah, hat ein Heft gekauft und heute sagt La ilaha illallah, La ilaha illallah, 100 Mal, dann schreibt 100 Mal. Ja? Und dann irgendwann später La ilaha illallah, 1000 Mal. Und dann zählt er alles zusammen, Mashallah, alles. Von wem haben sie das? Hat der Prophet ihnen das beigebracht? Hat irgendeiner der Sahaba das gemacht? Hat irgendeiner der Imame das gemacht? Abu Hanife, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hat jemand das gemacht? Nein. Wer hat das erfunden? Leute, die kein Wissen haben. Jahele. Jahele. Sie wollten was Gutes. Vielleicht wieder was Gutes. Weil La ilaha illallah. Es ist nicht keine Kleinigkeit. Wegen La ilaha illallah hat Allah die Dunya erschaffen. Wegen La ilaha illallah lebt man. Wegen La ilaha illallah stirbt man. Nicht nur das. Wegen La ilaha illallah bist du auch bereit zu töten. Und wegen La ilaha illallah wirst du getötet. Alles wegen La ilaha illallah. Wegen La ilaha illallah kommst du in Jannah. Wegen La ilaha illallah kommst du in Jahannam, weil du es nicht hast. Und einer denkt sich, La ilaha illallah, wallahi, das sind große Worte. Kalimatul Tawhid, Kalimatul Haqq, Kalimatul Ikhlas. Deswegen sollte man diese La ilaha illallah sagen, so viel es geht. Aber auf eine falsche Art und Weise. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nein, nein, nein, nein. La ilaha illallah hat seine Bedeutung. Es gibt niemanden anbetungswürdigen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand darf man anbeten außer Allah, den einen einzigen. Mit jeglicher Art von Ibadah. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Wenn du La ilaha illallah nicht verstehst, was es bedeutet, wirkliche Bedeutung, dann, du kannst Millionen Mal sagen, La ilaha illallah, es ist nutzlos. Ahl Sunnah wa Jama'ah lernen Tatsachen. Was ist Salah? Das Gebet. Was ist Gebet? Salah, was ist das? Präzise. Jemand kommt und fragt dich, ihr Muslime, was ist das Gebet bei euch? Wie? Ein Jude kommt und sagt, bei uns, wir beten so. Wir waschen uns zuerst und dann drehen wir uns Richtung Jerusalem und dann gibt es bestimmte Bittgebete aus dem Tevrat, aus der Tora und er erklärt dir das. Ihr Muslime, wie betest du? Wie, was? Wie viele Muslime, sogenannte, das sind überhaupt keine Muslime, aus unseren Ländern, aus Türkei, aus Bosnien, aus Irak, aus Afghanistan, aus Pakistan, okay, in diesen Ländern, okay, die meisten, je weiter, die können alle beten, sogar der größte Jahil, er kann beten. Aber bei uns hier, diese europäischen Muslime, Allah mustan, er hat keine Ahnung. Ja, hin, her, er könnte nicht den Sinn vom Gebet erklären, subhanallah. Wie man betet, was man, was ist das Gebet? Fasten, Zakat, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, wie oft erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel den Dschihad im Koran. Heute, wenn du einen Muslim auf der Manöverstraße, Kamera, Mikrofon, Assalamu alaikum, Sie sind Muslim, alaikum assalam, was ist Dschihad? Nein, nicht hier. Anstatt dass er sagt, ja, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt dieses Wort im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird dieses Wort erwähnt, sehr oft. Die Bedeutung von Dschihad in der arabischen Sprache so und so und so. Im Islam hat der Dschihad verschiedene Formen. und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Er erklärt präzise, was das ist. Und was sagst du dazu? Ich sage, ja, das ist eine super Sache. Die einzige Sache, die die Kuffar verstehen, damit sie unsere Länder verlassen. Was anderes verstehen sie nicht. Diplomatie, was ist Diplomatik jetzt in unserer Zeit? Betrug, Versklavung auf diplomatische Art und Weise. Wisst ihr, was bedeutet auf diplomatische Art und Weise? Ich nehme dir das ganze Land und du machst, was ich dir sage. Das bedeutet diplomatisch. Versteht ihr mich? Das ist Diplomatie. Wir kommen auf Dialog. Ich nehme dein Land und ich nehme die Bodenschätze und ich mache, was ich damit will. Und du wackelst mit deinem Kopf wie ein Dackel. Das ist Diplomatie. Und wenn du sagst, na, wisst ihr was, Subhanallah, ihr habt sicher die von Sheikh Abdallah Azam gehört, in Algerien. In Algerien, Franzosen, nicht jetzt, sondern damals, haben einen Algerier gefangen und die wollten ihn töten, schlachten, erschießen. Und er hat, hat einen Franzosen gebissen. Wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Das sind so zurückgebliebene, wilde Leute, das sind wie wilde Tiere. Sie beißen sogar. Sie haben ihn, die erklären nicht der Miskin, er hatte keine andere Chance, keine andere Möglichkeit, sich zu wehren, außer diesen Kafir zu beißen. Die haben ihn urbrutal dargestellt. Sie beißen, das sind Menschenfresser, das sind Kannibalen, das sind wilde Tiere, das sind, Subhanallah. Naja, wie Abdallah Azam sagt, Subhanallah, du nimmst, ziehst eine weiße Thaub an, weiße Kleidung ziehst du an, dann nimmst du ein Schaf und schlachtest es. Und das Schaf beginnt zu zappeln und er spritzt dich an. Du sagst, schau, diese Terroristenschaf, es hat mich voll beschmutzt, meine Kleidung hat es schmutzig gemacht. Es zappelt, warum ist es nicht ruhig, während ich es schlachte? Das sind Terroristen in unserer Zeit. Genau dieser Schaf ist ein Terrorist. Er zappelt, wenn du ihn schlachtest. Aywa. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Heute in der islamischen Umma, sobald ihr nur ein Wort sagst du, das sind radikale, eine radikale Moschee, die radikalisieren die muslimischen Jugend. Was heißt da radikalisieren? Muslime müssen zurück zum Islam. Und das ist unsere Pflicht, es zu sagen. Wir wollen nicht zurück zum Arabismus. Und wir wollen nicht zurück zum Turzismus, das Türkische. Und wir wollen auch nicht zum Kurdentum. Und wir wollen auch nicht zu, was weiß ich was, zum Koran und Sunna. Und das sagen wir den Menschen. Kehrt zurück zu Koran und Sunna. Seid keine Türken, seid keine Kurden, seid keine Araber, seid keine Afghanen, seid keine Tschetschenen, seid keine Russen, seid keine Bosnier, seid keine Albaner, seid keine Österreicher, seid keine Amerikaner, seid Muslime, seid Sunniten, seid Ahli Sunna wal Jama'a. Das ist unsere Pflicht und das sagen wir. Und du wirst früher oder später auf Ayat kommen und sagen, okay, was bedeutet Maghdubun alayhim und Dallin in Surat al-Fatiha? Allah sagt, ihdina sirat al-mustaqim. Also Allah befiehlt dir, dass du in deinem Gebet, in jedem Gebet, oder besser gesagt in jeder Rekka, sagst du sprichst mit Allah. Allah ist dein Gott, dein Herrscher. Und du bist sein Sklave, sein Diener. Wenn es sich über Allah subhanahu wa ta'ala, in Bezug zu Allah subhanahu wa ta'ala, bist du ein, was? Ein Niemand. Und in Bezug auf Kuffar bist du ein König. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala bist du ein Niemand. Und du sagst, ihdina sirat al-mustaqim. O Allah, leite uns den rechten Weg, den geraden Weg. Sirat al-ladina an'amta alayhim, den Weg deren, der du deine Gnade und Großzügigkeit gezeigt hast. Ghayril maghdubi alayhim. Und bitte leite uns nicht den Weg von einer Gruppe. Diese Gruppe heißen maghdubun alayhim. Walad dalin. Und bitte nicht, und leite uns nicht den Weg von den Balin. Das ist eine andere Menschengruppe. Wer sind die maghdubun alayhim in Surat al-Fatiha und wer sind die Dalin in Surat al-Fatiha? Wer will? Nicht du. Murat, du bist immer dabei, Allah ehdik. Jemand, neuer. Die Maghdubi alayhim sind die Juden. Aywa, und die Balin? Aywa, das stimmt. Und wenn du diese Ayat hörst, was willst du sagen? Willst du sie verdrehen und sagen, nein, die Maghdubun Alayhim, das sind die Menschen vom Mars. Ja? Und die Alin, das sind irgendwelche ausgestorbenen Völker von früher, wir haben keine Probleme mit ihnen. Nein, nein, nein. Ja? Maghdubun Alayhim und Alin, bis Yom al-Qiyamah wirst du mit ihnen ziehen, hin und her. Das bleibt so, wie es ist. Aber du darfst deine Religion nicht verlassen. Du darfst nicht ein Christ werden. Und du darfst kein Jude werden. Ja? Und ehrlich gesagt, das sind die zwei einzigen Gruppen, die was in der Dunya zu sagen haben. Alle anderen Religionen, das ist alles sehr nichts. Es gibt überhaupt keine Religionen. Okay, das sind auch keine, aber Allah erwähnt sie im Koran, deswegen erwähnen wir sie auch. Ja? Ahlul Kitab, die Leute der Schrift. Ja? Mit denen wirst du bis Yom al-Qiyamah zu tun haben. Ja, mit den Juden und mit den Christen. Du wirst mit ihnen leben in einem Land. Die werden deine Nachbarn sein eventuell. Du wirst mit ihnen handeln. Du wirst bei ihnen einkaufen oder sie kaufen bei dir ein. Okay? Du wirst mit ihnen Friedensverträge schließen. Ja? Du wirst sogar mit ihnen in Koalition kommen, dass sie euch verbündet gegen einen anderen Feind. Okay? Du wirst auch gegen sie kämpfen und sie werden auch gegen dich kämpfen. Bis Yom al-Qiyamah wird es so bleiben. Weil vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja? In der Zeit des Propheten alaihi wasallam war es so. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lebt mit den Juden in Medina. Er kauft bei ihnen ein. Sie kaufen bei den Muslimen ein. Sie verkaufen. Sie leben miteinander. Sie schließen sogar einen Friedensvertrag. Leben zusammen und werden sich eins. Wenn ein äußerer Kafir kommt, die Mushrikin aus Mekka, dann werden wir uns gegenseitig unterstützen gegen die. Weil wir leben hier gemeinsam in Medina. Die Leute, die Mushrikin aus Mekka, sie werden eines Tages weggehen. Und wir bleiben hier, trotzdem haben wir ein Problem miteinander. Müssen wir auskommen. Ja? Allah sagt, ja, Ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud. O ihr Gläubigen, haltet euch an die Verträge. Wir haben einen Friedensvertrag geschlossen. Wir sind Nachbarn und unterstützen uns gegenseitig, wenn die Götzendiener kommen. Götzendiener, Götzendienerei, dass man Statuen anbetet. An welcher Stelle ist das? Ja? Also der Rang, die Größe dieser Sünde bei den Juden, welche? Nummer eins. Ja? Bei den Christen Nummer eins. Götzendienst ist die schlimmste Sünde bei Juden und Christen. Okay? Nur haben sie das verdreht. Ja? Wenn es sich um Muslime handelt, alle Götzendiener sind besser als Muslime. Ja? Auch damals haben sie das gemacht. Al-Muhim. Ja? Aber dann kam es zu Problemen. Die Juden haben den Propheten verraten und der Prophet hat sich fertig gemacht. Eine Gruppe hat er vertrieben nach Scham, eine Gruppe hat er ausgelöscht. Und genau so wird es bis Yom al-Qiyamah bleiben. Sie werden uns bekämpfen, wir werden sie bekämpfen, sie werden Friedensverträge schließen, sie werden uns rausschmeißen aus unseren Ländern, dann werden wir sie rausschmeißen, inshallah ta'ala. Und immer so bis Yom al-Qiyamah. Aber du bleibst ein Muslim und er bleibt das, was er liest. Wenn es so ist, halas, alhamdulillah. Ein Kafir, okay, können wir miteinander auskommen? Ja, Allah, bismillah, ich bin bereit, dass wir miteinander auskommen. Dass wir miteinander einen gesunden Dialog führen. Aber ich bleibe trotzdem Muslim. Und du kannst Islam annehmen, das wäre das Beste für dich. Und ich werde dir auch offen sagen, wenn du Islam nicht annimmst, kommst du in Jahannam. Ich will dich nicht anlügen. Ich werde nicht sagen, ja, Papst, also der Baba, der Papst und seine, die kommen ins Paradies. Ha? Wisst ihr, dass es Leute gab, sie dürften über den Papst, nicht diesen Benedikt, sondern den Paulus, Johannes Paul, Al-Muhim, sie durften nicht sagen, er wäre ein Kafir. Sie sagen, nein, man kann nicht sagen, er ist ein großer Mann. Der Mufti von Bosnien sagt über ihn, er ist ein großer Mann. Der Präsident, nicht der ägyptische Mufti, Tantawi, sagt über ihn, er ist ein Mu'min, ein Gläubiger, ein Mu'min. Ein Papst, Mu'min? Allahu Akbar. Und Osama Bin Laden ist was? Kafir. Allahu Akbar. Mit welchem Taschenrechner tust du? Wo hast du diesen Taschenrechner gekauft? Hat ihn dir George Bush verkauft? Allahu Akbar. Unglaublich. Ja? Jeder Muslim auf dieser Welt. Ja? Er ist ein Muslim. Kann er Fehler machen? Natürlich kann er Fehler machen. Ich mache Fehler, du machst Fehler. Wir machen alle Fehler. Außer Rasul sallallahu alaihi wasallam hat keine Fehler, nur er hat keine Fehler gemacht. Wir machen einen Fehler. Dieser Muslim hat Fehler gemacht. Aber er ist ein Muslim. Und wenn er stirbt, dann sagen wir, Rahimahullah ta'ala. Aber ein Kafir ist ein Kafir. Und wenn er stirbt, sagen wir, Finari Jahannam wa bi'sal masir. Alas, das war's. Aber nicht, dass du jetzt die Kuffar schön darstellst und die Muslime böse darstellst. Muslime sind, er ist so, er ist dies, er ist das. Allahu musta'an. Haben wir noch Zeit, inshallah ta'ala? Wir erwähnen inshallah ta'ala noch diesen einen Punkt. Al-jam'u bayna tawakkuli ala Allah wa akhzi bil asbab. Haben wir das erwähnt? Nein. Ahl Sunnah wa Jama'ah machen eine Verbindung zwischen dem Verlassen, sich verlassen auf Allah, sie verlassen sich auf Allah einerseits und zweiter und andererseits tun sie arbeiten. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Ein Sahabi kommt zum Propheten und will in die Moschee reinkommen mit seiner Kamel. Und der Prophet sagt ihm, willst du es nicht anbinden? Also zubinden, dass es nicht wegläuft. Dieser Sahabi sagt, nein, ich verlasse mich auf Allah. Der Prophet sagt, binde es zu und dann verlass dich auf Allah. Ja? Weil es ist normal, es ist natürlich, dass ein Kamel, es wird davonlaufen und du wirst es nicht mehr finden. Deswegen binde es zu und dann verlass dich auf Allah. Wenn irgendwas passiert, jemand kommt, irgendein Kind zieht und Kamel läuft weg oder der Kamel reißt den Seil und geht weg. Qadar Allah. Ha? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Du willst dich, ha? Verstehst du das, barakallahu fikum? Du kannst jetzt nicht sagen, halas, ich reise jetzt, keine Ahnung, über die Grenze, ohne Reisepass, ich verlasse mich auf Allah. Ha? Geh jetzt. Okay, ich sage lieber nicht, geh jetzt über die Grenze ohne Reisepass, sondern die zuhören werden, sagen, schau, er stiftet sich zu einer, wie sagt man das, Straftat. Ah ja, anstiften, dass sie über die Grenze ohne Reisepass gehen. Und dann morgen gleich, ja, Herr Omerowitsch, Sie haben gesagt, gleich soll über die Grenze ohne Reisepass gehen. Ja, das ist nur ein Beispiel. Ja? Schau, dass du einen Reisepass findest. Und dann verlass dich auf Allah und geh auch über die Grenze, inshallah. Ja? Aber ohne nichts. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ja? Du arbeitest und verlässt dich auf Allah gleichzeitig. Du bist nicht wie diese Kranken, ja? Die sagen, Allah, ich verlasse mich auf Allah, subhanahu wa ta'ala, er rührt keinen Finger. Er sitzt. Ja? Die Leute sind zum Imam Shafi gekommen und haben gesagt, es gibt bei uns Leute, sie sagen, wir haben uns auf Allah verlassen. Wir machen nichts. Er sagt, subhanallah. Dann sag ihnen, wenn jemand in seiner Hand, es ist vor der Moschee, wenn jemand ihnen eine Münze in die Hand gibt, er soll, wieso macht er was? Er geht und kauft sich für diese Münze was zu essen. Soll er nicht machen. Er soll bis zu Ende ein Trottel bleiben. Ja? Er soll warten, diese Münze wird schon irgendwie in seinen Mund reinhüpfen, in den Magen und mashallah. Ja? Auch das, dass er das macht, ist schon ein Sebab, ist schon eine Ursache, dass du dich vor der Moschee hinsetzt und dass du deine Hand ausstreckst und jemand kommt und gibt dir eine Münze. Du machst da was, wieso verlässt du dich nicht? Ja? Verstehst du mich, barakallahu? Sondern wir machen eine Verbindung, also Ahl Sunnah wa Jama'ah besser gesagt, ja, macht eine Verbindung zwischen Akhdi bil Asbab. Du machst, was in deiner Möglichkeit steht, inshallah ta'ala, und verlässt dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Alas? Zum Beispiel ein Vogel. Ja? Und der Prophet erwähnt diesen Beispiel. Ja? Ja? Omar radiallahu anhu sagt, würdet ihr euch verlassen, ja? Würdet ihr euch auf Allah verlassen, so wie es sich gehört, wärt ihr wie kleine Vögel, sie fliegt in der Früh raus mit einem leeren Magen und kommt am Abend wieder zurück und Magen ist voll. Ja? Wenn du dich auf, aber dieser Vogel, er ist nicht in seinem Nest geblieben, sondern er ist rausgeflogen und kam zurück mit einem vollen Magen. Ja? Wäre dieser Vogel im Nest geblieben und will nicht wegfliegen, würde es wahrscheinlich nicht gut. Allahu alam. Ja? Außer dieser Vogel kann nicht fliegen, dann wird sich Allah um sie kümmern. Aber wenn er was machen kann, ja? Deswegen sage ich, das, was du machen kannst, mach es. Für den Rest wird sich Allah kümmern. Aber dass du nichts machst, obwohl du viele Möglichkeiten hast, das ist falsch. Das ist ein falscher Tawakkul. Ich habe euch Beispiel erwähnt mit diesem einen Muslim, ein Abid. Er wollte etwas arbeiten, ja, und sich mit dieser Arbeit ein bisschen unterstützen, beim Ilm suchen, Wissen sammeln und Ibadah machen und so weiter. Und er ist rausgegangen und hat in der Wüste gesehen einen Raben, ja, eine Krähe, ohne Augen und ohne Flügel. Konnte nicht fliegen und konnte sich selbst nicht versorgen. Und er denkt sich, subhanallah, in der Wüste, ein Rabe ohne Augen und ohne Flügel. Ja? was wird mit ihm passieren? Er ist hundertprozentig tot. Die Sonne wird ihn zerstören, ohne Essen, ohne Trinken. Er ist tot. Subhanallah. Plötzlich kommt ein anderer Rabe und bringt diesen Vogel, ein anderer Rabe oder Krähe, und gibt diesen Vogel zu essen, also füttert ihn und kümmert sich um ihn, subhanallah. Und fliegt wieder weg. Als er das gesehen hat, hat er gesagt, Wallahi, ich werde ihm, also den Rest meines Lebens, ich werde nicht den Finger rühren. Ich gehe und verstecke mich in eine Höhle und dort werde ich bis zu meinem Tod Ibadah machen. Wenn sich Allah subhanahu wa ta'ala um diese Krähe kümmert, dann wird er sich auch um mich kümmern. Und er ist in eine Höhle gegangen, hat sich dort hingesetzt, hat Ibadah gemacht, hat Zikr gemacht, hat nichts mehr, hat sich nicht mehr bewegt. Allah hat ihn versorgt. Okay? Ein Alim hat über ihn gehört, ist in diese Höhle gegangen und hat gesagt, was hat dich dazu gebracht, dass du dich jetzt in eine Höhle verkriechst und dass du nur Zikr machst und Gebet und sowas. Und was ist los? Er hat in der Geschichte erzählt mit diesen Raben. Subhanallah. Wisst ihr, was der Sheikh zu ihm gesagt hat? Alim sagt zu ihm, Subhanallah, du hast dich damit zufriedengestellt, dass du ein blinder Rabe bist. Ja? Du willst ein blinder Rabe sein? Wieso kannst du nicht sein wie der andere? Wieso kannst du nicht dann wie der andere sein? Der blinde Raben ernährt und sie füttert und sie versorgt. Wieso kannst du nicht sein wie der andere? Wer ist jetzt besser von den beiden? Ja? Wer ist besser von den beiden? Ja? Sicher ist besser der andere. Ja? Er ist nicht blind und unfähig und hat sich mit klein, also mit nein, große Sachen, subhanallah. Ja? Er will nicht, dass jemand in Sadaka gibt. Er will jemand sein, der Sadaka gibt. Okay? Nicht, weil er die Dunya liebt. Ahl Sunna wa Jama'a. Wenn wir uns anschauen, die Sahaba, und das ist der nächste Punkt, inshallah ta'ala. Ja? Also das Al-Jam bayna tawassu'i fi dunya wa zuhd. Ahl Sunna wa Jama'a machen eine Bindung zwischen Dunya und zwischen Bescheidenheit, Zuhd. Die Sahaba, Umar radiallahu anhu, Abu Bakr, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Khalid ibn Walid, ja? Das waren alles reiche Menschen. Reich, richtig reich. Ja? Aber sie waren gleichzeitig auch bescheiden. Ja? Wäre es möglich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Armee ausrüstet, damit sie gegen Kuffar kämpfen? Ja? Wenn nicht Osman radiallahu anhu gespendet hätte. Wenn Omar nicht gespendet hätte. Abu Bakr bringt alles, was er hat. Ja? Spendet fi sabilillah. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala spricht über über Jihad fi sabilillah, sagt ihr immer meistens, bi amwalikum wa anfusikum, mit eurem Hab und Gut, mit Geld. Mit Geld. Sagen wir offen, mit Geld. Nicht Hab und Gut, Vermögen, dies, mit Kohle, Bruder. Ja? Ja? Diese Grünen. Egal wie viele Farben. Sie kämpfen mit ihrem Geld und mit ihrem Selbst. Ja? Stellt euch vor, barakallahu fikum. Wir hätten eine Armee, 1000 Mann. Die haben nicht einmal Stiefeln. Ja? 1000 Mann, sie haben nicht einmal nichts zum Anziehen. Sie haben keine Pferde, sie haben keine Bogen, keine nichts. Wir nehmen lieber die Zeit des Propheten. Gar nichts, alles nackt. Ja? Was willst du mit denen machen? Ja? Aber dann kommt ein Osman radiallahu anhu und rüstet alle aus. Sie bekommen Pferde, sie bekommen diese Kettenhemde, sie bekommen Schwerter, sie bekommen diese Schilder, sie bekommen Halas. Yalla, Bismillah. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen, die Muslime brauchen Dunya. Okay, die Muslime in Wirklichkeit haben Dunya. Nur das Problem ist, sie sind geizig. Oder sie können die Dunya nicht richtig wie nennt man das? Einteilen, barakallahu fikum. Die reichsten Länder der Welt sind in Wirklichkeit muslimische Länder, oder nicht? Die reichsten Länder. Aber dieses Geld, dieses Vermögen, dieses Reichtum der muslimischen Länder sind in Händen von den Muslimen oder von den Kuffar? Von den Kuffar. Okay? Die Kuffar regieren damit und die Kuffar leiten das in ihre Taschen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Allahumma stan.